Danke, Herr, bei dir ist die Herrlichkeit. Danke, Herr, und ich danke, dass du hier bist, deshalb ist die Herrlichkeit hier. Danke, Herr, dir gehört alle Ehre, wir geben dir alle Ehre. Danke, Herr, es geht nur um dich, es geht nur um dich. Danke, Herr, dir sei alle Ehre, dir sei alle Ehre. Lass uns das singen, dir sei alle Ehre, dir sei alle Ehre. Sei dir alle Ehre, alle Lobpreis, alle Herrlichkeit sei dir. Streck dich aus. Alle Ehre, alle Lobpreis, alle Herrlichkeit sei dir. Deine Herrlichkeit. Danke, Herr, indem wir ihm Ehre geben. Also vom Himmel ist wirklich so ein Auf und ein Ab. Engel steigen auf, Engel steigen herunter. Und indem wir ihm Herrlichkeit geben, indem wir ihm Ehre geben, nimmt die Herrlichkeit auch hier auf Erden zu. Danke, danke, Herr, dass wir eins sind mit dir. Danke, Herr, dass wirklich dieser Weg offen ist, dass dieser Fluss einfach da ist. Danke, Herr, unser Lobpreis steigt auf, Herrlichkeit kommt herunter. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, dass du wirklich wehst in unserer Mitte. Danke, Herr, dass du wirkst in unserer Mitte. Danke, Herr, der Heilige Geist, er weht, wo er will, du hörst sein Sausen. Danke, Herr, dass du wehst in unserer Mitte. Danke, Herr, der Wind bläst, der Wind des Geistes bläst. Weißt du, streck dich aus. Weißt du, kannst wie deine Flügel ausstrecken und den Wind des Heiligen Geistes spüren. Er trägt dich, er führt dich weiter, er führt dich weiter. Weißt du, wenn du das Gefühl hast, irgendwie eingestaubt zu sein oder dass sich irgendwas draufgelegt hat, dann breite wirklich deine Flügel aus, ja? Also du setzt deine Segel, egal wie du es nehmen willst, aber breite dich aus, damit der Wind des Geistes dich erfassen kann. Er will uns erfassen, er will uns weiterführen, er will uns weiterführen. Also ich habe das so gesehen, wenn der Wind des Geistes bläst, ja, und es ist war verstaubt vielleicht in deinem Leben, weißt du, dann wird dieser Staub aber kräftig aufgerührt, ja, aufgewirbelt. Und dann mag es für dich vielleicht erstmal so aussehen, chaotisch, ja. Du hast dann keine klare Sicht für einen kurzen Moment. Aber wenn du ihm die Erlaubnis gibst, in deinem Leben zu wehen, hineinzublasen, weißt du, dann hast du vielleicht eine kurze Phase, wo es vielleicht irgendwie für dich unklar ist, aber was es am Ende bewirkt, ist Klarheit. Was es am Ende bewirkt, ist, dass du weitergehst, dass du weiterkommst, ja. Wenn du dich ausstreckst, weißt du, er will uns rausholen, er will uns rausholen. Ich hatte auch noch einfach diesen Ausdruck, ich habe gesehen, weißt du, wir sind manchmal wie zu einem Schlepptau gefangen, ja. Du gehst einfach so irgendeinem bestimmten Weg, ja, gefangen, einfach teilweise in Machenschaften der Welt, aber Gott möchte, dass wir raustreten. Gott möchte, dass wir wirklich raustreten, unsere Flügel ausbreiten, unsere Segel setzen. Ja, weißt du, wenn du das Bild nimmst vom Segelboot, du kannst ein Segelboot haben, das einfach gezogen wird, ja, irgendwo hin, dann kann das Segelboot aber selber nicht steuern, wo es hinkommt, sondern es ist im Schlepptau und wird einfach gezogen. Aber wenn das Segelboot sich abschneidet und die Segel setzt, ja, dann wird es wirklich vom Wind getragen. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir wirklich abgeschnitten losgelassen werden von allem Irdischen, von allem Weltlichen. Und er möchte, dass wir geführt und geleitet sind von seinem Geist. Und da möchte er uns heute Morgen weiterführen. Er möchte uns leiten. Ja? Er möchte uns tragen. Ja? Und was wir tun können, das Einzige, was wir letztlich tun müssen, ist wirklich uns ausbreiten, uns zu öffnen, dein Herz weit zu machen für ihn. Also streck dich weiter aus, weißt du, der Wind des Geistes bläst, streck dich aus, lass dich erfassen von ihm. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Dass er auch manche herausfordern möchte. Also du gehst den Weg mit Gott und du lässt dich schon tragen von diesem Wind, aber manchmal geht es einfach bei dir so, hat es vielleicht ein bisschen Backbord oder so. Ja? Es geht einfach ein bisschen einseitig und ich glaube, Gott möchte dich herausfordern. Ja? Vielleicht fürchtest du dich, wenn wir beim Segelboot bleiben, vielleicht fürchtest du dich wirklich, das Segel umzulegen. Vielleicht fürchtest du dich einfach, in einem bestimmten Bereich deines Lebens Gott reinzulassen. Oder vielleicht fürchtest du dich, keine Ahnung, vielleicht hast du es dir auch schon zu bequem gemacht. Ja? Und Gott möchte dich weiterführen. Da möchte ich dich ermutigen heute Morgen, wirklich den Mut zu haben, wirklich das Segel vielleicht umzulegen, wirklich dich ganz neu zu öffnen für Gott, dass du wirklich sagst, Herr, erfass mich ganz neu, blase wirklich aus einer Richtung, die du möchtest, ja. Danke, Herr, gib ihm wirklich die Erlaubnis heute Morgen und streck dich ganz neu aus, weißt du, sein Wind will uns immer neu erfassen, sein Wind, weißt du, wie es steht, der Wind des Geistes bläst und du weißt nicht, woher er kommt, aber wir sollten immer positioniert sein, uns erfassen zu lassen, ja. Unsere Segel sollten immer gesetzt sein. Also streck dich weiter aus und lass dich weiter reinnehmen in den Himmel. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Zieht uns höher, er zieht uns höher, er zieht uns höher. Danke, danke, Herr, danke. Danke, Herr. Danke, weißt du, dieser Wind, ist wirklich, dieser Wind des Geistes ist wirklich mächtig, ja. In der Bibel lesen wir oft von Wind, wo der Wind des Geistes weht, ja. Aber weißt du, dieses Wort im Ursprung, wo da steht Ruach, ja, dieses Wort Ruach beinhaltet wirklich Kraft und Energie. Da ist wirklich Power, die mitkommt. Ja, weißt du, dieser Wind des Geistes weht, ja. Er ist nicht irgendwie so ein leises Brausen, kann es auch sein, wird auch so beschrieben, aber wenn der Wind des Geistes weht, weißt du, dann weht er wirklich alles hinweg, ja. Alles, was nicht von Gott ist, wird weggeweht, ja. Und glaub mir, es gibt keine Situation in deinem Leben, wo dieser Wind des Geistes dich nicht rausblasen kann, weil mit diesem Wind des Geistes kommt die Kraft, kommt die Fähigkeit, kommt die Energie mit, dich wirklich rauszuholen, rauszuheben aus dem Irdischen, rauszuheben aus dem, was der Teufel vielleicht in deinem Leben gemacht hat, dich wirklich weiterzuführen. Dieser Wind des Geistes weht in unserem Leben. Dieser Wind des Geistes weht, er weht, er weht, er weht, er weht, er weht. Und ich habe noch gesehen, einfach was Gott heute Morgen, glaube ich, tun möchte. Und zwar habe ich gesehen, dass jemand hier ist, der seine Finger nicht richtig einfach anwinkeln kann, beugen kann, also nicht richtig eine Faust machen kann. Wen betrifft es heute Morgen? Wer ist denn hier heute Morgen? Genau, kommt nach vorne, dann bete ich für euch. Genau. Was ist denn bei euch der Grund dafür? Also ich hatte einen Trümmerbruch und hatte langgestellt, den Finger ganz schnell rückgestellt und jetzt kann ich bloß so abbiegen, die Sehne ist verkürzt. Also durch den Bruch die Sehne verkürzt? Okay. Bei mir ist Morgensteifigkeit, da kann ich keine Faust machen, wenn ich aufstehe. Und in der Hand ist der Ringfinger, der ein Schnappfinger ist. Manchmal geht's gar nicht. Okay. Vielleicht ganz kurz, was ist... Kapselverletzung. Karpal. Okay. Ja. Okay, gut, dann bete ich einfach für euch. Ja, ich setze es frei. Danke, Herr. Ich bete wirklich für meine Brüder, für meine Schwestern und ich setze wirklich deine Heilungskraft frei in diese Handgelenke, in diese Finger hinein. Danke, Herr, dass du sie wirklich wieder frei machst, Herr, dass wieder hergestellt wird, Herr, wo durch einen Bruch oder durch irgendwas, was verletzt wurde, Herr. Danke, Herr, für völlige Wiederherstellung, Herr. Danke, Herr, dass Bewegungsfreiheit völlig wiederhergestellt wird, Herr. Danke, Herr, für völlige Wiederherstellung. Danke, Herr. Testet's einfach direkt, was sich verändert hat. Testet's. Danke, Herr. Ja, was hat sich verändert bei euch? Danke, Herr. Alles gut. Ganz leicht. Okay, super. Genau. Ja, danke, Herr. Was hat sich bei euch verändert? Merkt ihr einen Unterschied? Oder wo merkt ihr einen Unterschied? Danke. Besser? Da fehlt noch ein bisschen. Danke, Herr, für völlige Wiederherstellung, Herr. Danke, Herr, dass die Bewegung völlig wiederhergestellt wird, dass alles, was da reingekommen ist, Herr, durch Verletzung, Herr, auch durch Arthrose oder durch irgendwelche Verletzungen, Herr, danke, Herr, dass es völlig wiederhergestellt wird, Herr. Danke, Herr. Schnappfinger, geheilt in Jesu Namen. Danke, Herr. Testet's weiter, was sich verändert. Danke, Herr. Ja, danke, Herr, dass deine Heilungskraft weiter wirkt, Herr. Danke, Herr. Glaubt einfach dran. Ja, auch wenn es nicht sofort passiert, nehmt es euch wirklich im Glauben, dass Gott die Heilung tut und lasst uns wissen, wer schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr die Heilung empfangen habt. Ja? Amen. Amen. Amen. Danke, Herr. Und ich hatte noch was Zweites, und zwar leidest du noch an Nachwirkungen von einer Hirnhautentzündung. Ja? Ich weiß nicht, wie das, also ich habe nachgelesen zwar, was Symptome von der Hirnhautentzündung sind, irgendwie starke Kopfschmerzen, Schwindel und so weiter, aber bei dir ist so, also keine akute Hirnhautentzündung, aber du hast noch irgendwelche Nachwirkungen von einer Hirnhautentzündung. Wen betrifft es heute Morgen? Gibt es jemand hier vor Ort? Wer ist da? Genau, wenn es dich am Livestream betrifft, dann bete ich gleich. Kannst du dich dranhängen, aber ist jemand hier heute Morgen? Ja, okay, ich denke, ja, du würdest es wissen, wenn es dich betrifft, genau, aber dann setze ich es frei, wenn jemand im Livestream ist. Danke, Herr, alles, was durch eine Hirnhautentzündung in Mitleidenschaft gezogen wurde, ich danke dir, Herr, dass es völlig wiederhergestellt wird, Herr, dass jeder Virus verschwindet, abgetötet ist, in Jesu Namen, Herr, dass jedes Symptom weicht in Jesu Namen, Herr, dass alles wiederhergestellt wird, dass Schmerzen verschwinden in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr, dass wirklich nichts, was durch diese Krankheit irgendwie bei dir beeinflusst wurde oder in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass nichts von dem bleibt, sondern dass du völlig wiederhergestellt wirst. In Jesu Namen, yes, Amen, Amen. Danke, Herr, gut. Dann darfst du dich so langsam zu deinem Platz bewegen und dann bekommen wir das Wort Gottes. Halleluja. Oh, bin ich ein bisschen zu laut, oder? Halleluja, ja, jetzt ist gut. Danke, Jesus. Ja, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Sag mal zu deinem Nachbarn. Schön, dass du neben mir sitzt heute Morgen. Halleluja. Herzlich willkommen. Auch alle, die zum ersten Mal heute da sind. Herzlich willkommen. Auch alle Täuflinge, die wir nachher taufen in der Taufe, Halleluja. Könnt ihr mal aufstehen, ihr Täuflinge, alle Täuflinge, preist den Herrn. Geben wir ihm mal einen kräftigen Applaus. Schön, dass ihr heute diesen Schritt geht. Ihr Lieben, da ist Freude im Himmel über jeden Einzelnen, der heute diesen Schritt geht. Und wir freuen uns mit jedem einzelnen Täufling. Das ist wunderbar. Wunderbar, Halleluja. Okay, vielen Dank auch für eure Gebete gestern für Nürnberg. Wir hatten wirklich einen mächtigen, mächtigen Gottesdienst gestern in Nürnberg. Die Herrlichkeit Gottes hat sich mächtig freigesetzt. Der Saal war überfüllt wie nie, muss man sagen. Ja, wir haben ein paar Fotos auch da. Blendet sie einfach ein, der Reihe nach. Ja, es war, ja, blendet sie einfach ein, genau. War wirklich voll wie nie und Wunder sind passiert. Menschen haben sich bekehrt. Ich weiß nicht genau, ich habe es nicht gezählt, aber bestimmt 10 Leute, die sich bekehrt haben, haben starke Wunderzeugnisse gehabt. Zum Beispiel von einem Mann, der seit 1967 Tinnitus hatte. Und Gott hat ihn befreit. Halleluja. Ein anderer Mann hat ein Wunder erlebt, er hatte eine Lungenfibrose seit 15 Jahren und aufgrund dieser Lungenfibrose wird praktisch permanent über eine Uhr getestet, das Lungenvolumen, das er hat, also sozusagen die, ich weiß nicht genau, welcher Wert das genau ist, auf jeden Fall war der Wert konstant zu niedrig bei 88% und während dem Gottesdienst hat er auf seine Uhr geschaut, seine Testuhr, und es ist von 88% auf 98% hochgesprungen, Halleluja. Preist den Herrn. Bei einer Frau ist der Hallux zurückgegangen und die Schmerzen verschwunden beim Hallux. Eine andere Frau hat eine Beinverlängerung erlebt, Schmerzen sind verschwunden und eine Bakerzyste hinter dem Knie hat sich aufgelöst, am einen Knie komplett aufgelöst, am anderen Knie, also hier in der Kniekehle, im anderen Knie ist es stark zurückgegangen. Jemand hatte Arthrose in den Fingern und hat erlebt, dass Gott ihn befreit hat. Ein Mann hatte Blasenprobleme, Inkontinenz in der Blase und ist dann rumgehüpft und hat getestet und hat keine Probleme mehr gehabt. Halleluja. Preist den Herrn. Außerdem ist er an der Schulter geheilt worden. Leute haben klare Sicht wieder in den Augen bekommen. Karpaltunnel sind geheilt worden. Schmerzen und Bewegungseinschränkungen sind verschwunden. Eine Frau konnte wieder gerade stehen, was sie vorher nicht konnte. Und dann konnte sie sogar laufen. Ziemlich flott laufen. Ohne Krücken. Sie hatte 2 Krücken eigentlich und konnte ohne Krücken. Ich bin mit ihr richtig so gelaufen durch den Raum. Und Gott hat sie berührt. preist den Herrn. Und was auch sehr stark war, eine junge Frau hat Zeugnis gegeben. Sie hatte seit Jahren, hatte sie diagnostiziert, Zysten in der Niere. Und die Ärzte hatten gesagt, das wird nicht wieder verschwinden. Aber sie hat für sich beten lassen von mir zum ersten in Geldersheim schon vor anderthalb Jahren oder so, dann nochmal in Nürnberg vor einem Jahr und dann auch nochmal hier in Filderstadt. Aber sie hatte sich bisher nicht getraut, zum Arzt zu gehen, weil sie Angst hatte. Und jetzt hat sie sich aber getraut und sie ist zum Arzt gegangen und der Arzt hat es gecheckt und hat gesagt, die Zysten sind vollständig verschwunden und das ist medizinisch unmöglich. Halleluja. Und der Arzt hat dann gesagt, welcher Arzt hat sie da untersucht bei dem ersten Befund? Ja, so nach dem Motto, was war das für ein Versager? Und dann musste sie ihm sagen, das waren sie selber. So, preist den Herrn, Gott hat wirklich ein Wunder an ihr getan. So viele Zeugnisse einfach, was passiert. Es war einfach eine wunderbare Gegenwart Gottes, auch schon im Lobpreis war es so mächtig. Herrlichkeit Gottes war da. Also vielen Dank für eure Gebete. Preist den Herrn. Halleluja. Ihr Lieben, ich habe gehört von dem Mann, der seine Kreditkarte verloren hat. Und er hat sie aber nicht sperren lassen. Und irgendwann mal hat ihn ein Freund gefragt, der gesagt, sag mal, warum hast du denn deine Kreditkarte nicht sperren lassen und dir eine neue schicken lassen? Und dann antwortet er und sagt, ja, ich habe festgestellt, der Dieb gibt weniger aus als meine Frau. Halleluja. Preist den Herrn. Und noch eine kleine Sache. Wie kommst du wieder in Kontakt mit deinen lange vergessenen Familienangehörigen, die schon lange nichts mehr von sich hören haben lassen? Wie kommst du am schnellsten mit ihnen wieder in Kontakt? Ganz einfach, du knackst den Jackpot im Lotto. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, Gott hat zu mir gesagt, ich soll heute damit beginnen, ganz basic zu predigen, und zwar über die erste Predigt, die Jesus gehalten hat. Die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, ist natürlich nicht im Wortlaut überliefert, aber die Zusammenfassung haben wir in der Bibel. Die Zusammenfassung der ersten Predigt, die Jesus gehalten hat, findest du in Markus 1, Vers 15. Es ist sehr kurz zusammengefasst, es ist nämlich nur ein Vers, aber da steckt unendlich viel drin. Und zwar heißt es da, ich lese ab Vers 14, und nachdem Johannes ins Gefängnis gekommen war, also Johannes der Täufer, kam Jesus nach Galiläa und er predigte das Evangelium Gottes und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Halleluja. Es ist die Basic-Predigt von Jesus. Die Zeit ist erfüllt, war der erste Teil dieser Predigt. Die Zeit ist erfüllt. Was ist damit gemeint? Jesus hat mit anderen Worten gesagt, die Zeit, von der das ganze Alte Testament prophezeit hat, nämlich die Zeit, in der der Messias kommen wird und in der das Reich Gottes zum Greifen nahe sein wird, weil das ist das, was er sagt, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe gekommen, das ist das, was es im Griechischen bedeutet, das Reich Gottes ist nahe gekommen, es ist zum Greifen nahe gekommen. Er sagt, die Zeit ist erfüllt, all das, was die Propheten des Alten Bundes prophezeit haben, ist jetzt erfüllt, es ist jetzt gekommen. Der Zeitabschnitt des Alten Bundes ist zum Ende gekommen. Das bedeutet es auch, wenn er sagt, die Zeit ist erfüllt. Etwas Altes ist zum Ende gekommen und etwas Neues, etwas völlig Neues hat begonnen. Eine neue Zeit hat begonnen. Die Zeit ist erfüllt, heißt, ein Abschnitt ist zu Ende und ein neuer Abschnitt hat begonnen. Amen. Und das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Mit anderen Worten, etwas hat sich verändert. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Halleluja. Und all das, was Jesus hier ankündigt, ist vollständig verbunden mit seiner Person. Denn vor ihm hat niemand so gepredigt. Vor ihm konnte niemand sagen, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Johannes der Täufer vor ihm hat auch Buße gepredigt, aber er hat einfach nur Buße für das Bekenntnis der Sünde und die Vergebung der Sünde und die Taufe in die Vergebung der Sünde hineingepredigt. Aber er hat noch nicht gepredigt und konnte noch nicht sagen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Johannes der Täufer hatte noch kein Evangelium zu verkünden, noch keine gute Botschaft. Evangelium heißt die gute Botschaft. Bist du nicht froh, dass wir eine gute Botschaft haben, auch in dieser Zeit, weißt du, wo du in den Nachrichten alle möglichen Botschaften bekommst, schlechte Nachrichten hier und schlechte Nachrichten da. Aber ich sag dir, heute Morgen bekommst du eine gute Botschaft. Amen. Denn das Evangelium ist gute Botschaft und Jesus hat gute Botschaft für uns. Halleluja. Er hat gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wie ich schon gesagt habe, Johannes der Täufer hat auch gesagt, tut Buße. Aber die Buße bei Johannes dem Täufer war noch ein bisschen anders als die Buße bei Jesus. Und ich möchte heute ein bisschen beginnen zu sprechen darüber, was die Buße bei Jesus bedeutet. Amen. Wie viele von euch lieben dieses Wort Buße? Okay, haben Sie jetzt nicht so viele gemeldet erstmal? Also müssen wir da noch ein bisschen was wegnehmen. Wir müssen was wegnehmen von deiner Vorstellung, dass irgendwie Buße irgendwas Schweres ist aus der Sicht Gottes, irgendwas Niederdrückendes ist, irgendwas ganz, oh ja, was du wirklich dann tust, wenn du ganz unten bist, so ungefähr, ja, irgendwas ganz Unerfreuliches. Irgendwie liegt es so drauf auf diesem Wort. Aber weißt du, wenn Jesus sagt, tut Buße und glaubt an die gute Nachricht, dann muss ja irgendwie das Ziel der Buße etwas erfreulich sein. Amen. Wie viele von euch freuen sich über eine gute Nachricht? Halleluja. Weißt du, das Ziel von Buße, beziehungsweise Buße in sich selber, lehrt uns die Bibel, das Neue Testament, das ist nicht die Buße des Johannes, die war vielleicht nicht ganz so happy nur. Ja, also Johannes hat da ziemlich heftig gepredigt, hat zu den Pharisäern gesagt, ihr Schlangen und Otternbrut, wer sagt euch, dass ihr dem kommenden Gericht entfliehen werdet? Bringt der Buße würdige Werke, ansonsten ist sowieso vorbei mit euch. Ja. Das war Johannes der Täufer. Aber so hat Jesus nicht gepredigt. Er hat zwar auch mal den Pharisäern gesagt, ihr Schlangen und Otternbrut, aber das war in einem anderen Zusammenhang. Jesus hat gepredigt und hat gesagt, tut Buße und glaubt die gute Nachricht. Amen. Buße im Zeitalter des neuen Bundes ist etwas total Erfreuliches, Freudiges, Schönes. Die Bibel sagt in Lukas 15,7, dass der ganze Himmel sich freut über einen Menschen, der Buße tut. Mehr als über 99 andere, die denken, dass sie Buße nicht nötig haben. Amen. Vielleicht bist du heute Morgen noch hier und du denkst, du hast es nicht nötig. Ich werde dich heute Morgen ein bisschen lehren und ein bisschen predigen. Halleluja. Nicht nur heute, sondern auch das nächste Mal werden wir weiter predigen. Und du wirst mehr und mehr sehen, Buße ist für dich, Buße ist für jeden von uns und Buße ist eine Freude. Amen. Ist eine wunderbare Sache. Sag mal zu deinem Nachbarn, Buße ist eine wunderbare Sache. Halleluja. Und es ist wichtig zu verstehen, es gibt verschiedene Ideen von dem, was Buße ist, auch manchmal etwas oberflächliche Ideen, was Buße ist, die einfach nur einen Teil erfasst von dem, was wirklich Jesus meint mit Buße. Zum Beispiel gibt es diese Lehre und oder ja diese Aussage, und die ist auch richtig in sich, nur ist sie nur oberflächlich beziehungsweise nur teilweise das, was Buße umfasst. Und zwar wird oft gesagt, ja, Buße heißt einfach anders denken. Ich denke einfach anders. Ich habe vorher so gedacht und jetzt denke ich so. Und das ist richtig. Definitiv wirst du nach Buße anders denken, als du vorher gedacht hast. Aber wir müssen ein bisschen tiefer graben, weil dieses Wort, das hier steht, tut Buße, heißt nichts anderes. Im Griechischen Metanoia ist das griechische Wort. Und es heißt, ändert euren Denksinn. Ändert euren Denksinn. Und das griechische Wort für Denksinn ist nicht einfach nur, was du so hier oben in deinen Gedanken so bewegst, wenn der Tag lang ist, sondern Denksinn im Griechischen ist das Wort Nous. Ja, Nous ist ein sehr umfassender Begriff und heißt so viel wie dein tiefstes Innerstes. Das, was dich in deinem Innersten ausmacht. Das, was deine Motive ausmacht. Das, was die Richtung deines Lebens ausmacht. Das, was einfach dich als Person im tiefsten Innersten deines Herzens ausmacht, das ist der Nous, ja? Das ist der Denksinn. Amen. Deswegen, wenn es heißt, ändert euren Denksinn, dann ist das eine sehr tiefgreifende Sache. Amen. Und das ist auch wichtig und das ist auch wunderbar so. Das geht wirklich tief hinein in dein innerstes Denken, in deinen innersten Denksinn, in deine Motive, in die Motive deines Herzens hinein, in die Beweggründe deines Lebens, in das, was dir selber oftmals gar nicht wirklich bewusst ist, aber was dich ausmacht. Ja? Sprüche 23, Vers 7 heißt es, so wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Und das beschreibt es sehr gut. Das ist eigentlich der Nous. So wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, fühlt, ja, wie er bewegt wird von seinem Innersten heraus, von seiner innersten Motivation heraus, so ist er. Und Buße bedeutet tatsächlich eine 180-Grad-Wende in unserem Innersten, in unserem Denksinn, in unseren Motiven. Es bedeutet, du kannst Buße so definieren, Buße bedeutet, unser ganzes Herz, unser tiefstes Innerstes komplett abzuwenden, das ist nämlich der eine Teil der Buße, abwenden von allem, was nicht Jesus, was nicht Gott ist, was nicht dem Evangelium entsprechend ist und es gleichzeitig oder im Zusammenhang damit komplett ihm zuzuwenden. Amen. Komplett ihm vorbehaltlos zuzuwenden. Ihr könnt mal die erste Folie einblenden. Das ist die Definition von Buße. Okay, wo haben wir's? Halleluja. Ja, Definition Buße. Buße bedeutet, unser ganzes Herz, unser tiefstes Inneres komplett abzuwenden von allem, was nicht Jesus, was nicht Gott ist und es ihm komplett und vorbehaltlos zuzuwenden. Das heißt, es geht sehr tief. Und hier kann ich dir auch schon mal etwas verraten. Buße ist nicht eine einmalige Sache in deinem Leben. Amen. Okay, ja, ich habe damals, bevor ich mich habe taufen lassen, habe ich Buße getan, habe meine Sünden bekannt, jetzt habe ich Buße getan und jetzt lebe ich einfach so weiter. Nein, tatsächlich ist es so, wenn du einmal Buße getan hast, dann bist du damit auf einen Weg gekommen, der dich fortwährend Buße tun lässt. Amen. Martin Luther hat so einen wunderbaren Satz gesagt. Das war die erste These seiner 95 Thesen, die er in Wittenberg an die Schlosskirche geschlagen hat. Seine erste These war, klingt so in seiner Sprache. Er hat gesagt, als unser Herr und Meister Jesus Christus sprach, tut Buße, Markus 1,15, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Oh, das ganze Leben Buße, oh. Ich muss das hier an der Stelle wieder wegnehmen. Ich muss es immer wieder zwischendurch sagen. Es bedeutet nichts anderes, als dass das ganze Leben des Gläubigen zunehmende Freude, zunehmende Erfüllung, erfüllt sein mit dem, was dir gut tut, bedeutet oder ist und immer weniger erfüllt sein mit dem, was dir nicht gut tut. Amen. Und auf diesem Weg bist du. Halleluja. Immer weniger von dem, was nicht Evangelium ist, was nicht gut ist, was nicht gute Nachricht ist und immer mehr erfüllt mit dem, was gut ist, was erfüllend ist, was Freude macht, was wirklich dich im tiefsten Innersten positiv erfüllt und positive Antriebskräfte in dir freisetzt. Amen. Halleluja. Mit anderen Worten, Buße führt zum Gegenteil von Depression. Sehr wichtig. Genau das Gegenteil. Halleluja. Ja, sagst du, ja, aber wenn man Buße tut, dann muss man auch richtig Reue empfinden und so weiter. Weißt du, Reue als Empfinden kann eine Begleitung sein von Buße. Ja, wenn du plötzlich merkst, wow, was habe ich da gemacht? Was habe ich da, wie habe ich diese Person verletzt? Oder wie habe ich, es kann ja gar nicht wahr sein, dass ich das nicht gesehen habe, dass mir das gar nicht bewusst ist. Was war denn da noch in meinem Herzen? Ich hätte gar nicht gedacht, dass das da ist. Dann kann es schon sein, dass du Reue empfindest und das ist in Ordnung. Aber ich sag dir was, die Zahl der Tränen, die du vergießt, bestimmt nicht darüber, wie tief deine Buße geht. Amen. Paulus sagt, das ist eine Reue, die am Ende niemanden reut. Das heißt, es ist eine Reue zur Freude. Amen. Und wie gesagt, Reue kann ein Teil oder ist ein Teil von Buße auch, dass du Dinge bereust in deinem Leben. Und das kann mit Tränen verbunden sein und es ist vollkommen in Ordnung. Aber entscheidend, unter dem Strich entscheidend, du kannst es nochmal einblenden, die Folie, unterm Strich entscheidend ist es, dass du in deinem Herzen, wirklich tief in deinem Herzen, diese aufrichtige Entschiedenheit hast, anders zu leben. Das ist das Ergebnis. Das heißt, es geht in die Tiefe und das Ergebnis ist die aufrichtige Entschiedenheit. Weißt du, manche Leute können viele Tränen vergießen und nachher machen sie genau das Gleiche wieder. Dann nützt die Tränen nichts. Amen. Andere vergießen vielleicht ein bisschen weniger Tränen, aber sie haben es wirklich in der Tiefe erkannt und sagen, nein, und das nicht mehr. Und das passiert mir nicht mehr. Ich bin entschieden. Ich bin entschieden. Ja, Zachäus zum Beispiel war entschieden, als er erkannte, Jesus kam in sein Haus und er erkannte, hey, ich habe die Leute alle betrogen. Ich habe ihnen zu viel abgeknöpft. Ja, ich habe als Zöllner habe ich die Leute um ihr Geld gebracht. Und er war so entschieden. Er war offensichtlich so überführt von seiner Sünde, dass er sagte, hey, ich will es ihnen nicht nur alles wieder zurückgeben, sondern ich gebe es ihnen vierfach wieder zurück. Also das ist Entschiedenheit. Wenn du mal das, was du anderen geklaut hast, vierfach zurückgegeben hast, dann wirst du wahrscheinlich so schnell niemand mehr was klauen. Weil dann hast du irgendwas im Hinterkopf, wo du sagst, oh, das ist schlechtes Geschäft. Amen. Ich klaue was und nachher muss ich es vierfach zurückgeben. Oi. Amen. Aber weißt du, das ist diese Entschiedenheit. Und Buße ist tatsächlich etwas, was tief geht. Das heißt, es führt zu dieser Entschiedenheit. Es bewirkt in dir diese Entschiedenheit. Entschiedenheit ist ein wesentlicher Faktor bei dem, was Buße heißt. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt, seid entschieden, abgewendet von dem zu leben, was euch nicht gut tut, was nicht das Evangelium ist, was nicht Gott ist, was nicht Jesus ist. Und seid entschieden, für ihn und mit ihm zu leben. Amen. Das ist Buße. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Ja, es ist noch ein bisschen ruhig hier drin, aber es wird immer besser. Halleluja. Okay, lass uns noch kurz ein bisschen tiefer stechen. Was sagt die Bibel über die menschliche Seele oder das menschliche Herz, über den menschlichen Denksinn? Ja, weil ich habe das schon öfters gehört und vielleicht habe ich es auch schon mal irgendwann gesagt, Leute sagen, wenn es darum geht, irgendwie, was habe ich falsch gemacht, was hast du falsch gemacht und so weiter, dann sagen sie schnell und sagen, ich kenne mein Herz. Ich weiß, dass ich es nur gut gemeint habe. Ich weiß, ich habe es eigentlich nur gut gemeint. Es war zwar vielleicht schrecklich, was ich gemacht habe, aber ich habe es nur gut gemeint. Ja. Ich kenne mein Herz. Ich möchte heute diese Lüge wegnehmen. Du kennst dein Herz nicht. Die Bibel sagt, wir kennen unser Herz nicht wirklich. Was sagt die Bibel über unser Herz? Jeremia 17,9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Die Antwort kommt in Vers 10. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Ja, das sind nicht die physischen Nieren gemeint, Amen. Die prüft ihr vielleicht auch ab und zu. Sondern die Nieren im Hebräischen bedeutet so viel wie das Innerste des Herzens. Mit anderen Worten, wenn es um Buße geht, ist entscheidend, dass du verstehst, nur Gott kennt dein Herz wirklich. Die Voraussetzung für Buße ist, dass du Gott dein Herz wirklich mit Entschiedenheit hinhältst und sagst, Heiliger Geist, wirke du in mein Herz hinein, wirke du in die Tiefe meines Herzens hinein. Halleluja. 1. Könige 8,39 heißt es auch, du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Und Paulus sagt in 1. Korinther 4, 3 bis 4, und das ist eine wirklich starke Stelle, ich lese in der Hoffnung für alle Übersetzung, er sagt, in Bezug auf sich selber, sagt er, ja, ich meine, der Apostel Paulus, okay, wo könnte man schon meinen, dass der schon ein Guter war, ja, aber er sagt, wie es bei mir damit steht, er sagt, mir ist nicht so wichtig, wie ihr oder irgendein menschliches Gericht in diesem Punkt über mich urteilt, ich maße mir auch über mich selbst kein Urteil an. Mit anderen Worten, ich kann nicht wirklich dafür garantieren, dass mein Herz 100% immer richtig ist. Das sagt er. Zwar bin ich mir, sagt er weiter, keiner Schuld bewusst. Das heißt, er ist sich nichts bewusst. Aber damit bin ich noch nicht freigesprochen. Entscheidend, sagt er, ist allein das Urteil, dass Christus, der Herr, über mich spricht. Oder in der Elberfelder, sagt er, heißt es dann, entscheidend ist, der mich beurteilt, ist der Herr. Amen. Das heißt, wenn es um unser Herz geht, wenn es um die Veränderung unseres Herzens geht, und ich habe am Anfang gesagt, so wie unser Herz ist, so geht unser Leben. Das heißt, wenn du willst, dass dein Leben besser wird, wenn du willst, dass dein Leben in eine bessere Richtung geht, dann musst du bei deinem Herzen anfangen. Amen. Manche Leute denken, ja, wenn mein Leben besser werden soll, dann muss ich gucken, dass ich mit anderen Leuten zusammen bin. Ich brauche die richtigen Beziehungen. Ich brauche dies oder jenes oder vielleicht sogar die anderen um mich herum. Die sind schuld, dass es mir nicht richtig gut geht. Oder der Staat ist schuld. Es braucht eine Revolution oder was auch immer, damit es mir besser geht oder so irgendwas. Aber weißt du, der entscheidende Punkt, sagt die Bibel, damit es dir wirklich besser geht in deinem tiefsten Innersten, ist dein Herz. Da ist der Schlüssel. Amen. In ihm, sagt die Sprüche auch, entspringt die Quelle des Lebens. Amen. Das heißt, es geht um dein Herz, es geht um dein tiefstes Innerstes. Und wenn es um dein tiefstes Innerstes geht, um dein Herz geht, dann ist eben wichtig zu verstehen, nur Gott kennt dein Herz wirklich im Tiefsten. Und deswegen kann auch nur Gott im Tiefsten durch den Heiligen Geist Dinge in deinem Herzen verändern und verwandeln und Dinge aufzeigen in deinem Herzen, die du dann mit Entschiedenheit wiederum ergreifen kannst, indem du dem Evangelium und der guten Nachricht glaubst für dich. Amen. Halleluja. Das heißt, wir sagen, Heiliger Geist, wirke du an unserem Herzen. Amen. Heiliger Geist, weißt du, diese Haltung, das wäre schon genial, wenn wir heute in diese Haltung kommen würden, wenn wir sagen würden, Heiliger Geist, du bist es, der mein Herz beurteilt. Ich bin mir selber nichts bewusst, aber Herr, geh noch tiefer bei mir. Vielleicht gibt es da Schichten in meinem Innersten, die ich selber noch gar nicht sehe, die ich noch gar nicht durchschaue. Aber der Heilige Geist schaut da rein und sagt, hey, da geht's jetzt weiter. Da geht diese Herzensveränderung weiter. Amen. Weil er will, dass dein Leben als Christ, dein ganzes Leben lang ein Leben ist, wirklich, wie wir immer wieder gerne auch hier sagen bei Glory Life, ein Leben von Herrlichkeit zu noch größerer Herrlichkeit, von Freiheit zu noch größerer Freiheit, von Erkenntnis zu noch tieferer Erkenntnis, von Erfüllung zu noch tieferer Erfüllung. Amen. Und da ist das Herz der Schlüssel. Sag mal zu deinem Nachbarn, das Herz einer Sache ist eine Sache des Herzens. Das Herz einer Sache ist eine Sache des Herzens. Amen. Das ist das Zentrum. Das ist ein Satz, den Bobby Connor mal gesagt hat. Das Herz einer Sache ist eine Sache des Herzens. Darum geht es. Halleluja. Es geht um dein Herz. Preist den Herrn. Und in deinem Herzen geht es immer tiefer. Ja. Buße in diesem Sinne, Buße in Verbindung mit Glauben an das Evangelium. Ich komme gleich noch weiter drauf ein, wie das aussieht. Buße begleitet unser ganzes Leben als Christen. Halleluja. Das ist unser Vorrecht. Amen. Das ist unser Vorrecht. Weißt du, manchmal denke ich, wenn ich zu einem Klassentreffen gehe, also sich Abi-Treffen, keine Ahnung, letztes Treffen, 35 Jahre Abi oder wie viele Jahre es waren. Und dann denke ich, dann schaue ich mir die Leute manchmal an, die Jesus nicht kennen. Und dann denke ich, meine Güte, die haben sich ja überhaupt nicht verändert. Verstehst du, denkst, sie haben sich überhaupt nicht verändert, die sind nur älter geworden. Sie haben weniger Haare auf dem Kopf, wenn es Männer sind. Viele. Weiß ja nicht, ich habe sie noch, Halleluja. Aber du siehst, die ganze Denkweise, das, was ihren Denksinn, was ihr tiefstes Innerstes ausmacht, ist immer noch das Gleiche. Wie vor 40 Jahren, 35 Jahren, 30 Jahren, wie lange auch immer. Also das sollte nicht unser Schicksal sein als Christen. Sondern es sollte eher so sein vom Herzen her. Weißt du, vielleicht äußerlich ist ja schön, wenn du nicht älter wirst, preist den Herrn. Wenn sie dir sagen sie mir manchmal beim Klassentreffen, du hast dich überhaupt nicht verändert, äußerlich. Preist du, dann sage ich, ja, das ist die Herrlichkeit. Okay. Aber weißt du, wenn mir jemand sagt, zu meinem Geburtstag mir wünscht, bleib so, wie du bist, dann sage ich, zerbrochen in Jesu Namen, Amen. Amen. Solange ich hier auf dieser Erde bin, werde ich verwandelt. Amen. Weil dafür ist der Heilige Geist gesandt in unser Leben. Amen. Johannes 16, 9 sagt, hey, ja, preist den Herrn. Johannes 16, 9 sagt, dass der Heilige Geist gekommen ist, um uns zu überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und zwar von der Sünde, wo wir ihm nicht vertraut haben. Das geht immer tiefer, wo unsere Seele im tiefsten Innersten nicht wirklich Gott vertraut hat. Warum sagt Jesus, tut Buße und glaubt an das Evangelium? Ganz einfach, weil das unser Hauptproblem ist. Weißt du, jede Sünde, die ein Mensch im Äußeren begeht, egal was das ist, du kannst es nennen, wie auch immer. Nehmen wir Ehebruch als Beispiel. Die Sünde des Ehebruchs ist letztendlich nur auf Misstrauen Gott gegenüber zurückzuführen. Weil du Gott nicht glaubst, dass er dir alles gibt, was du brauchst, durch jetzt, wenn es um Sexuelle geht, durch die Frau, die du geheiratet hast, oder auch wenn du nicht verheiratet bist, dass Gott es dir gibt, ohne dass du Sex mit einer Frau oder mit einem Mann haben musst. Ja? Du glaubst ihm nicht, dass er es gut mit dir meint. Also muss nur tiefer gehen. Heute gibt es so viele Menschen in unserem Land, die Gott nicht glauben, dass es gut mit ihnen meint. Deswegen leben sie gegen die Gebote Gottes, weißt du? Aber es geht nicht darum. Weißt du, du kannst jetzt äußerlich sagen, ja, so wie Johannes der Täufer, du kannst sagen, da lebst du nicht nach den Geboten Gottes, da lebst du nicht nach den Geboten Gottes. Also das musst du ändern. Das sind nicht die Gebote Gottes, das sind nicht die Gebote Gottes. Aber weißt du, die Wurzel ist, dass wir ihm nicht glauben. Amen. Das ist die Wurzel. Wenn wir ihm glauben, dann ändern sich diese Dinge sowieso, weil ich ihm glaube ihm ja, dass er mir das Beste gibt. Amen. Ich glaube ihm ja, dass ich, wenn ich einfach nach seinen Vorstellungen lebe, dass mir dann nichts abgeht. Amen. Sondern im Gegenteil, ich gewinne nur. Sag mal zu deinem Nachbarn, du kannst nur gewinnen heute Morgen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Also tut Buße, Markus 1,15 steht im Griechischen in der Verbform, steht es im Präsensimperativ und es kann eben auch so übersetzt werden vom Griechischen her, lebt in einer fortwährenden Haltung der Buße und ihr werdet täglich tiefere Freude erleben. Amen. Und diesen Weg, diesen lebenslangen Weg, den wollen wir heute beginnen uns anzuschauen, diesen Weg der Buße, diesen Weg zu immer größerer Freude, immer tiefere Erfüllung, vergessen wir das nicht. Ja. Und ich werde heute ein bisschen damit beginnen, so ein bisschen systematisch uns so verschiedene Ebenen der Buße anzuschauen. Und ich gehe da mal so ein bisschen entlang, wie ich so nach meiner Sicht so sehe, in unserer, so im, sag ich mal, im Durchschnitt, in unserer heutigen Zeit, so von der Gesellschaft, in der wir leben und auch von den Predigten, die wir meistens so hören, Herr, wie es sich da so entwickelt, normalerweise in unserem Leben, wie diese Ebenen sich entwickeln. Und diese Stufen, die ich jetzt sage, sind jetzt nicht so zu verstehen, so als sozusagen Gesetz, ja, zuerst kommt das und dann kommt das und dann kommt das, sondern viele von diesen Ebenen überschneiden sich auch und bei dir, es kann sein, bei dir hat was anderes schon vorher begonnen, vielleicht als das, was ich als erstes nenne. Wie gesagt, es hängt auch sehr stark davon ab, was dir gepredigt wird, wenn du, sagen wir mal, in Hardcore, traditionell, pietistischen Kreisen vor 80 Jahren aufgewachsen bist, dann hast du andere Botschaften gehört, als wenn du einfach ganz normal so klassisch irgendwie kirchlich oder nicht kirchlich oder sonst wie aufgewachsen bist und jetzt heute in eine Gemeinde kommst und eine Predigt hörst, dann läuft es ein bisschen anders ab, weil es hängt auch immer mit dem zusammen, was gepredigt wird. Aber ich fange mal an und dann werdet ihr gleich ein bisschen sehen, was ich meine auch mit diesen Stufen. Ich nenne mal eine erste Stufe der Buße. Die erste Stufe der Buße, die ich nennen möchte, ist, ich erkenne, dass es Gott gibt und dass ich ihn brauche, weil er es gut mit mir meint. Amen. Also das war in meinem Leben die erste Stufe, kann ich so sagen. Ja? Ich habe einfach erkannt, es gibt Gott, weil ich einfach gespürt habe, dass er mir in meiner Notsituation hilft. Ja? Ich bin zu Gott gekommen, weil ich in Not war. Ich bin nicht zu Gott gekommen, weil ich dachte, ich bin ein Sünder. Ich war viel zu psychologisch geschult, als dass ich irgendwie überhaupt Sünde für eine Kategorie gehalten hätte. Ja. Ich dachte halt, okay, ich habe Probleme, wer kann mir helfen? Und dann bin ich zu Gott gekommen und habe ich gemerkt, der kann mir helfen. Und dann habe ich gemerkt, wenn er mir hilft, dann ist es gut. Also muss er gut sein. Also habe ich mich abgewendet von der falschen Meinung, die ich vorher hatte, nämlich, dass es Gott nicht gibt oder dass man nicht so genau weiß, ob es ihn gibt oder vielleicht ist er nur irgendwie so ein Gedanke irgendwo, aber keine Person. Habe mich abgewendet von dieser falschen Sicht und ich habe mich umgewendet zu dem Glauben an die gute Nachricht, dass Gott gut ist und dass er mir helfen will. Amen. Ist es gut? Ist es legitim? Ist legitim, weißt du? Schon diese erste Stufe der Buße katapultiert dich aus dem Machtbereich der Finsternis in den Machtbereich des Lichtes hinein. Gott ist so gut, weißt du? Es kommt ihm nicht darauf an, ob du am Anfang theologisch schon alles checkst. Also ich hatte die ersten 3 Jahre meines Christseins, hatte ich niemanden, der mir wirklich das Evangelium verkündet hätte. Niemand hat mir gesagt, so wie wir es heute in jedem Gottesdienst sagen, wer Jesus in seinem Herzen empfängt, mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird errettet oder so, hat mir niemand verkündet. Ich habe es in der Bibel auch erstmal nicht gelesen oder gefunden oder wie auch immer. Ja? Und so war alles, was ich wusste, war, dieser Gott ist gut, er kann mir helfen, ich brauche ihn und es ist der Gott der Bibel. Das wusste ich. Also bin ich da drin gewachsen und irgendwann kam jemand und hat mir gesagt, hey, ihr müsst von neuem geboren werden. Und da habe ich gesagt, okay, wenn es das ist, dann her damit. Logisch. Ja, das heißt nicht, dass ich nicht schon vorher auf dem Weg der Buße war. Ich war die ganze Zeit, vom ersten Moment an war ich auf dem Weg der Buße. Im ersten Moment, wo ich gesagt habe, Vater, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und dann hilf mir. Und ich bin mit diesem Frieden eingeschlafen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich wusste, diesen Gott muss ich den Rest meines Lebens kennenlernen. Weißt du, das war eine radikale Umkehr. Von diesem Tag an hat sich nie wieder daran was geändert, dass ich mich in meinem Leben ausstrecke nach immer mehr von Gott. Es war eine entscheidende Umkehr. Davor hat Gott in meinem Leben keine Rolle gespielt. Danach hat er jede Rolle gespielt in meinem Leben. Und jeden Tag habe ich mein Herz zu ihm hingewendet. Jeden Tag. Am Anfang wusste ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich beten soll. Ich hatte keine Ahnung, wie man betet. Ich hatte nie jemand beten hören, schon gar nicht laut. Ja? Ich wusste nur, dass man in der Kirche am Ende zusammen das Vaterunser betet. Also habe ich jeden Tag das Vaterunser gebetet. Und das nicht nur einmal, sondern ständig, immer wieder. Weil ich habe gemerkt, ich brauche diesen Gott, nur er kann mir helfen. Also wende ich mich ständig wieder ab von meinen Problemen, von meinen Nöten, von meinen Ängsten und so weiter. Und ich wende mich ihm zu. Und das habe ich zum Ausdruck gebracht, indem ich einfach gebetet habe, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden und so weiter. Und ich habe gemerkt, es hilft mir. Und irgendwann habe ich noch den Psalm 23 auswendig gelernt. Und dann habe ich den auch noch gebetet. Der Herr ist meine Hirte, mir wird nichts mangeln. Und weißt du, jeden Tag, ich war entschieden, jeden Tag. Und ich bin es seither, es hat sich nichts dran geändert. Das heißt, ich habe einen ersten entscheidenden Schritt der Buße tatsächlich im Winter 87, 88. Das war der erste entscheidende Schritt der Buße in meinem Leben. Aber ich sage dir was, viele weitere sind gefolgt. Amen. Jeden Tag habe ich mich Gott zugewendet. So wie ich es einfach wusste. Ich wusste nicht, dass man irgendwie Sünden bekennt. Ich wusste auch gar nicht so genau, was ist eigentlich Sünde. Ich wusste nur, ich brauche Gott und er ist gut und er kann mir helfen. Amen. Und je mehr ich gemerkt habe, wie gut er ist und wie er mir helfen kann, umso mehr habe ich ihn geliebt. Ich fand ihn einfach super. Amen. Ich habe ihn einfach geliebt, weil er mir geholfen hat. Und ich wusste, diesem Gott werde ich treu sein mein ganzes Leben. Das werde ich ihm nie vergessen, wie er mir geholfen hat. Ich werde ihm das einfach nie vergessen. Weil so immer, wenn mal irgendwas kommt in meinem Leben und ich mir nur irgendwie im Entferntesten vorstellen würde, ohne Gott weiterzugehen, dann denke ich einfach immer daran, wo er mich rausgezogen hat. Amen. Er hat mir geholfen und deswegen liebe ich ihn und deswegen kann ich ihm nicht anders als treu sein, egal. Und wenn du mich vierteils zerstückelst oder wie auch immer, ich muss diesem Gott treu sein. Weil er liebt mich. Amen. Er ist gut. Halleluja. Preist den Herrn. Also, erste Stufe, erste Ebene der Buße. Mach die Folie rein. Erste Ebene der Buße. Ich erkenne, Gott gibt es. Er ist gut. Ich brauche ihn. Es war falsch, ohne ihn zu leben. Das bedeutet Buße. Ich wende mich ab von dem Leben ohne ihn. Ja, davor, bevor ich diesen Schritt gegangen bin, im Winter 87, 88, wie gesagt, ich weiß das Datum nicht mehr genau, es war irgendwann Anfang Januar, glaube ich, aber genau weiß ich es nicht mehr, habe es mir nicht aufgeschrieben. Aber davor hätte ich mit jedem diskutiert, wer Gott ist, was Gott ist, ob es Gott gibt, wie Gott ist und so weiter. Danach war für mich klar, diesen Gott gibt's. Und man kann ihn Vater nennen, das wusste ich auch. Amen. Das heißt, es war falsch, ohne ihn zu leben. Ich brauche ihn. Wenn in dieser Phase mir das Evangelium verkündet wird, was bei mir nicht der Fall gewesen ist, wäre es damals der Fall gewesen, hätte ich definitiv sofort Jesus angenommen als meinen persönlichen Herrn. Es wurde mir nur nicht verkündet. Es war halt in meinem Herzen wirksam, aber ich hatte keine Worte dafür. Wenn mir aber in dieser Situation das Evangelium verkündet wird, dann werde ich Jesus annehmen und dann wird in meinem Innersten eine neue Geburt passieren. Amen. Das heißt, ich werde merken, in meinem Leben ist etwas neu geworden. Das wusste ich vom ersten Tag an. Amen. Etwas ist in meinem Leben neu geworden. Halleluja. Ich glaube, dass jeder der Täuflinge, den wir heute taufen, definitiv diese Ebene der Buße durchlaufen hat. Amen. Sonst wird man euch nicht taufen. Halleluja. Aber das ist die Voraussetzung. Amen. Tut Buße und lasst euch taufen. Amen. Jesus hat gesagt, Markus 16, er hat gesagt, wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Taufe ist die Versiegelung dessen, was wir in dieser Buße erlebt haben. Wir haben uns abgewendet vom Leben ohne Gott. Wir haben Jesus Christus als unseren persönlichen Herrn und Erlöser erkannt und wir sind von Neuem geboren worden. Und jetzt liebe ich ihn, weil ich dankbar bin für seine Hilfe, beziehungsweise für das, was er tut. Amen. Das ist die erste Ebene der Buße und die erste Ebene der, ich sag mal, der Tiefe des Wirkens Gottes an uns mit diesem Ergebnis ungefähr. Ich bin dankbar für seine Hilfe. Aber ich kann dir jetzt heute schon so viel verraten, es gibt noch weitere Ebenen. Amen. Es geht noch tiefer. Amen. Leider bleiben manche Christen an dem Punkt stehen. Sie denken, okay, alles Verständnis, das sie haben von Buße ist, dass sie mal ein Gebet gebetet haben und gesagt haben, Herr Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr. Und dann denken sie, okay, und jetzt bin ich gut und jetzt bin ich richtig und jetzt lebe ich einfach so weiter. Aber weißt du, was sagt das Wort Gottes? Das Wort Gottes, da müssen wir auch noch kurz drauf eingehen. Das Wort Gottes, du kannst es lassen, die Folie kannst du drin lassen. Das Wort Gottes sagt uns in 1. Johannes 3, Vers 9, er sagt tatsächlich, wenn wir von Neuem geboren sind, das heißt, wenn wir diesen Schritt gegangen sind, diesen ersten Schritt der Buße sozusagen, dann sagt die Bibel, wir sind neu geworden, neu geschaffen. Ja, 2. Korinther 5, 17 heißt es, wenn jemand in die Gemeinschaft mit Christus kommt, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Komplett neu, du bist neu im Geist. Und jetzt sagt die Bibel etwas ganz Erstaunliches in 1. Johannes 3, Vers 9, sagt der Apostel Johannes, er sagt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Das ist interessant, jetzt sagst du, ja gut, aber warum gibt es da noch weitere Schritte der Buße in meinem Leben? Ich kann ja jetzt gar nicht mehr sündigen. Ja, das bezieht sich auf deinen neu geschaffenen Geist. Amen. Dein Geist ist von Neuem geboren, ist von Neuem geschaffen. Im Geist bist du neu. Aber ich sag dir was, deine Seele, dein tiefstes Innerstes, dein Nous, dein Denksinn, dein Herz oder wie auch immer du es nennen möchtest, da geht's immer noch tiefer in den verschiedenen Schichten. Amen. Und da habe ich dir auch eine Bibelstelle dafür, nämlich Epheser 4, Vers 21. Er sagt, Paulus sagt hier, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Christus ist, nämlich, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Das heißt, du hast das Alte hinter dir gelassen. Du hast gesagt, jawohl, jetzt bin ich eine neue Schöpfung. Christus lebt in mir, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Du hast den alten Menschen abgelegt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Ja, sehr, sehr nette Beschreibung. Ist die Wahrheit. Amen. Und dann sagt er, dagegen werdet ihr erneuert. Jetzt kommt's. Ihr werdet erneuert. Hier haben wir den Prozess. Ihr werdet erneuert und zwar in dem Geist eurer Gesinnung. So steht's wörtlich da. Griechisch Pneumatie tu noos. Mit anderen Worten, im Geist eures Nous. Das ist der griechische Genitiv noos von nous. Ja? Also im Geist eures Nous. Amen. In eurem Nous werdet ihr erneuert. Und dann sagt er nochmal, ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, wir haben einen neuen Geist, ein neues Herz bekommen, das nicht mehr fähig ist zur Sünde. Und trotzdem wird unser Nous noch weiter erneuert. Und deswegen, und das finde ich so gerade so spannend, ich habe gerade eben 1. Johannes 3, Vers 9 zitiert, wo es heißt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Und derselbe Johannes, derselbe Apostel Johannes, sagt in 1. Johannes 1, Vers 8, sagt er, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, er spricht offensichtlich von Christen, weil er sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, also er bezieht sich mit ein, auch der Apostel Johannes sagt es von sich, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist interessant. Also im einen Vers sagt er, wir können gar nicht sündigen, im anderen sagt er, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst. Worauf bezieht sich das eine und das andere? Das eine bezieht sich auf den neu geschaffenen Geist, der nicht sündigen kann. Und das andere bezieht sich auf die Schichten unseres Denksinns, auf die Schichten in unserer Seele, auf die Schichten in unserem Nous, die unser ganzes Leben lang immer mehr vom Heiligen Geist freigelegt werden, immer tiefer erreicht werden und in immer tiefere Verwandlung hineingeführt werden. Amen. Wie viele von euch wollen nicht nur positionell sagen können, so wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. Ja, das sagt Johannes auch, so wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. Im Geist, wir sind wie Jesus in dieser Welt. Aber weißt du, ich will das nicht nur legal sagen können, sondern ich will es real sagen können. Amen. Und ich sage dir, da ist noch Luft nach oben. Bei mir und bei dir, da ist noch Luft nach oben. Amen. Meine Frau nickt, ja, preist den Herrn. Halleluja. Amen. Verstehst du? Das eine ist, ja, positionell, du bist wie Jesus in dieser Welt. Halleluja. Geh in diesem Bewusstsein, geh auch in diesem Bewusstsein, wenn du Autorität nimmst über Dämonen, über Krankheit, wenn du Wunder wirkst für den Herrn und so weiter. Geh in diesem Bewusstsein. So wie Jesus ist, bin ich in dieser Welt. Aber betrüg dich selber nicht in Bezug auf dein Herz. Der Heilige Geist will immer noch tiefer gehen. Amen. Und ich möchte an der Stelle auch einen kleinen Disclaimer nochmal geben. Buße heißt nicht, jeden Tag dich hinsetzen und dich selbst analysieren und selbst zerfleischen, was könnte bei mir alles noch nicht in Ordnung sein. Das ist es. Hallo? Nicht. Amen. Das ist es nicht. Es hat nichts mit Selbstzerfleischung und Selbstanalyse zu tun, aber es hat etwas damit zu tun, dass du jeden Tag dein Herz neu dem Herrn hinhältst und dass du sagst, Heiliger Geist, geh tiefer mit mir. Geh auch in die verborgenen Schichten meiner Seele hinein, in die verborgenen Motive, alles, was noch nicht konform mit dir ist, in meinem Denksinn, in meinen Motiven, in dem, weißt du, manche Sachen sind gut, die du tust, aber die Motive, aus denen du sie tust, sind vielleicht nicht so gut. Amen. Wenn du anderen Menschen hilfst, dann ist es eine gute Sache. Amen. Ist eine gute Sache. Aber du kannst es auch aus dem Motiv tun, damit andere dich beklatschen und sagen, schau mal, was der alles getan hat, was für ein Menschheitswohltäter, was für ein Philanthrop, was für ein was weiß ich was alles. Dass du vielleicht nachher einen Preis kriegst, keine Ahnung. Wir waren jetzt beim Neujahrsempfang der Stadt Filderstadt, ja. Bürger, wie heißt es, Bürger der Stadt oder irgendwie sowas ähnliches, Bürger des Jahres oder keine Ahnung. Da gibt es dann so eine Auszeichnung für Leute, die besonders viel für andere gemacht haben. Ja, ist ja super. Aber weißt du, wenn dein Motiv das ist, damit du nachher so eine Medaille kriegst am Ende des Jahres, weißt du, dann ist dein Motiv nicht richtig. Verstehst du? Du kannst das Richtige tun, aber die falschen Motive haben. Und du kannst es nicht mal, es kann sogar sein, dass du es nicht mal selber merkst. Oh, wie oft muss ich sehen, oh, ich wusste gar nicht, dass das tatsächlich meine Beweggründe sind. Und dann erschrickst du manchmal, denkst du, das muss ich ändern. Amen. Und dann kommt diese Entschiedenheit in dir auf. Ja, und vielleicht verdrückst du auch ein paar Tränchen. Aber entscheidend ist, dass am Ende diese Entschiedenheit aufkommt und diese Freude, jawohl, ich bin neu. Halleluja. 1. Johannes 1, Vers 9 kommt gleich nach 1. Johannes 1, Vers 8. Ja? Amen. Tiefe Weisheit. Unergründlich. Halleluja. Ja, Vers 8 heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selber und die Wahrheit ist nicht in uns. Und Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Halleluja. Und ihr Lieben, das will ich. Amen. Also wenn du gereinigt bist, dann heißt es, es ist nicht mehr da. Und die gute Nachricht zu glauben heißt, dass du genau das glaubst. Weißt du, weil manche Menschen verdammen sich selber, obwohl sie längst Buße getan haben. Dann ist die Buße noch nicht wirklich die Buße, von der Jesus gepredigt hat. Dann ist deine Buße vielleicht die Buße von Johannes dem Täufer, aber nicht die von Jesus. Weil die von Jesus ist, tut Buße und glaubt die gute Nachricht. Das heißt, glaube, wenn du deine Sünde bekannt hast, dann ist er treu und gerecht. Er hat dir die Sünde vergeben in dem Moment und er hat dich gereinigt. Glaub das, glaub das, glaub das, dass du jetzt anders bist. Glaub das, dass du das nicht mehr machen wirst, dass du nicht mehr so handeln wirst, dass dieses Motiv dich nicht mehr bestimmen kann. Dieses falsche Motiv. Was auch immer der Heilige Geist zeigt. Bei nächster Gelegenheit werden wir ein bisschen tiefer stechen. Amen. Aber für heute... Für heute möchte ich dich einfach einladen. Ich möchte dich einladen zu was ganz Besonderem. Ich möchte dich nämlich einladen, dass wir gemeinsam Gott bitten um das Geschenk und die Gnade der Buße. Amen. Ich sag dir was, es ist ein Geschenk. Also wenn Gott mich nicht mehr überführt, in irgendeiner Form, wenn Gott nicht mehr tiefer geht, dann werde ich unruhig, dann sage ich, Herr, habe ich irgendwo die falsche Abzweigung genommen? Bin ich irgendwie selbstgefällig geworden? Bin ich irgendwie, keine Ahnung, stolz oder religiös oder sonst irgendwas? Also es ist ein Geschenk, wenn Gott mit dir weitergeht. Es ist, ich sag mal, wenn Überführung dich nicht mehr erreicht, dann bist du an einem Ort, der nicht gut ist. Amen. Das ist kein Geschenk. Amen. Ha, Halleluja. Gott hat mir seit 30 Jahren nichts mehr gezeigt, was ich falsch mache. Wow, wie wunderbar. Ich sag dir, du Ärmster. Amen. Wirklich, das heißt, 30 Jahre hat sich nichts wirklich in der Tiefe verändert. 30 Jahre bist du nicht freudiger geworden, nicht erfüllter geworden, nicht stabiler geworden, nicht herrlicher geworden, nicht genießbarer für deine Umwelt geworden. 30 Jahre lang nicht. Ja, ich bin eine neue Schöpfung. Ich kann nicht sündigen. Ja. Mhm. Ja, in deinem Geist schon, positionell. Aber du hast noch einen Denksinn und von dem heißt es, er ist trügerisch von Anfang an. Er betrügt dich selber. Du kannst ihn selber gar nicht wirklich durchschauen. Also brauchst du den Heiligen Geist, damit er in dir aufdeckt. Und er wird in dir nur aufdecken, wenn du es als ein Geschenk siehst, dass er dir aufdeckt. Weil sonst wirst du immer versuchen, drum herum zu reden. Sonst wirst du immer eine Ausrede finden. Ich habe Leute getroffen, auch Christen getroffen, weil immer es irgendeine Situation gab, was weiß ich, zwei Menschen haben sich gestritten, keine Ahnung, in der Gemeinde kommt sowas auch manchmal vor, eine kleine Unstimmigkeit, immer seltener, immer weniger. Ja, und dann sagt so, okay, und jetzt bittet euch einander um Vergebung. Und dann der eine sagt, ja, ich bitte dich um Vergebung, dass ich da. Und der andere sagt auch so oberflächlich, ja, irgendwie tut mir leid. Aber du merkst genau, eigentlich denkt er, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Ja. Und dann denke ich mir, hä? Und oft ist es die Angst vor Buße. Die Angst vor dem, was Buße ist. Weil sie denken, tief in ihrer Seele, habe ich festgestellt, tief in ihrer Seele sind sie minderwertig. Und denken, wenn ich mich jetzt in Frage stellen lasse, dann bin ich wie tot, das kann ich nicht aushalten. Diese Infragestellung, sie sind so minderwertig, dass sie diese Infragestellung für den Moment nicht aushalten können. Dabei würde ja aus der momentanen Infragestellung was Gewaltiges hervorkommen. Aber sie können es nicht aushalten. Sie denken, dann bin ich in der schwächeren Position, dann trampeln nur noch alle auf mir rum. Wenn ich meinen Ehepartner um Vergebung bitte, dann würde er mir das vorhalten und sagen, ja, du hast mich doch um Vergebung gebeten, wenn ich das nächste Mal wieder den Fehler mache und so weiter. Also diskutiere es einfach weg und sag einfach, ja, das war vielleicht nicht richtig, aber der andere hat ja auch das und das und das und das und das gemacht. Ihr Lieben, deine eigene Seele betrügt dich. Und keine Verdammnis, sondern einfach nur, der Heilige Geist deckt es auf. Preist den Herrn, deswegen bist du heute Morgen hier. Amen. Dass du erkennst, hey, es ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein Geschenk der Gnade Gottes, Buße tun zu können in der richtigen Weise. In Verbindung mit Glauben an das Evangelium. Wie von euch sind bereit, mit mir heute Morgen ganz neu den Heiligen Geist zu bitten um dieses Geschenk der Buße? Wer ist bereit? Ehrlich jetzt, ne? Wenn du sagst, nee, also da bin ich mir nicht sicher, ob ich mich darauf einlassen soll, dann ist es okay. Aber wenn du sagst, jawohl, ich bin bereit, mich wirklich darauf einzulassen und zu sagen, Heiliger Geist, du darfst mir wirklich dieses Geschenk geben in meinem Leben, dass ich wirklich jemand bin, der vorwärts geht, der nicht nur vorwärts geht im Sinne von, okay, immer mehr Menschen erreichen, immer mehr predigen, immer mehr dieses, immer mehr jenes, sondern wirklich vorwärts geht, auch innerlich vorwärts geht, in seiner Erkenntnis von Jesus, in seiner Liebe zu Jesus, in seiner Liebesbeziehung, seiner Liebeserfüllung mit Jesus. Halleluja, immer tiefer da drin geht. Amen. Das ist derjenige, der auf dem Weg der Buße ist. Halleluja. Also, lass uns mal aufstehen zusammen. Lass uns beten. Halleluja. Oh, so gut. Freude im Himmel. Und ja, das war hier auf der Erde noch etwas schwach, aber. Schakalaka. Halleluja. Heiliger Geist, wir laden dich ein heute Morgen hierher. Wir laden dich ein, Herr. Und Herr, du hast so viele wunderbare Geschenke für die Kinder Gottes. Vater, du bist so ein guter Vater und du hast so viele wunderbare Geschenke für uns. Du bist unser Versorger, du bist unser Heiler, du bist unser Tröster, du bist unser Ermutiger, du bist der, der uns in unseren Nöten hilft, Herr. Herr, all diese Dinge sind so wunderbar und wir sind so dankbar dafür, für alles, was du uns auch in Jesus geschenkt hast, Herr. Aber heute Morgen wollen wir dich bitten, wirklich für, ja, eines, wenn nicht das kostbarste Geschenk, das du einem Menschen machen kannst, nämlich ein Leben in dieser fortwährenden Umkehr und neuem und tieferem Glauben an das Evangelium, Herr. Herr, wir bitten dich um dieses Geschenk heute Morgen. Sag mir einfach mal, wenn du das mit deinem Herzen so auch empfindest, dann sprich mir einfach mal nach und sag einfach mal, Vater, in dem Namen Jesus, wer dich um etwas bittet, der wird nicht etwas Minderwertiges bekommen, sondern du sagst, wer dich um ein Brot bittet, bekommt ein Brot. Wer dich um ein Ei bittet, der bekommt ein Ei. Und so gilt auch, wer dich um den Geist der Buße bittet, der Herzensverwandlung, der Herzensveränderung, der bekommt genau diesen Geist der Herzensveränderung. Und Vater, in dem Namen Jesus bitte ich dich um dieses Geschenk. Ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, mich immer wieder neu überführst. Ich halte dir mein Herz hin. Täglich hast du mein Herz und du darfst täglich bei mir tiefer gehen. Nicht nur in der Erkenntnis von irgendwelchen Wahrheiten, sondern in der Erkenntnis meines eigenen Herzens und in der Umkehr, in der Abkehr, weg vom Falschen und hin zu dir, Herr. Ich darf täglich wachsen in meiner Entschiedenheit, diesen Weg zu gehen, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du von heute an ganz neu in meinem Leben wirkst, Herr. Tief in meinem Leben wirkst. Und ich danke dir, Herr, für die Freude, die vor mir liegt. Ich danke dir, Herr, für die Erfüllung, die vor mir liegt. Tiefere Erfüllung, tiefere Freude, tiefere Gnade. So wie du bist, Jesus. So bin ich in dieser Welt. Und so will ich auch im äußeren Menschen immer mehr in dieser Welt sein. Danke dafür, Vater. Ich bitte dich um dieses Geschenk, Herr. Im Namen Jesus und voller Freude. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ich sag dir, Gott hat dein Gebet gehört. Halleluja. Und er wird danach handeln. Preist den Herrn. Ist das nicht eine große Freude? Oh, Halleluja. Preist den Herrn. Ihr könnt gleich stehen bleiben. Halleluja. In anderen Kirchen musst du mehr knien, bei uns stehst du mehr. Je nachdem. Du darfst auch knien, ist auch in Ordnung. Aber es ist ganz wichtig, vielleicht bist du heute Morgen hier und ich möchte jetzt darum bitten, dass jetzt niemand umherläuft, niemand auf die Toilette geht, sondern dass wir alle unsere Augen schließen. Weil vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie in deinem Leben wirklich einen ersten Schritt gegangen. Du bist noch nie wirklich diesen ersten Schritt der Buße gegangen. Du hast noch nie vielleicht in deinem Leben wirklich Jesus Christus bewusst in deinem Leben aufgenommen. Du hast noch nie erkannt, ja, ich brauche ihn wirklich. Du hast vielleicht bisher ohne ihn gelebt. Du warst bisher getrennt von ihm. Vielleicht war es auch so, dass du mal ihn aufgenommen hast. Ich habe ja vorher gesagt, vielleicht mal so ein Gebet gesprochen hast. Vielleicht mal eine Entscheidung getroffen hast in irgendeiner Kirche oder in irgendeiner Gemeinde, aber dann hast du einfach wieder ohne ihn gelebt. Und du bist jetzt einfach auf einem Weg in deinem Leben, der nicht wirklich mit Gott ist, der nicht wirklich mit Gott unterwegs ist, ja, der nicht wirklich in dieser Richtung geht, in Richtung mehr von ihm in deinem Leben. Und heute Morgen möchte der Heilige Geist dir wirklich einen Neuanfang geben. Er möchte dir wirklich eine Umkehr geben. Er möchte dir so einen Punkt geben, wo du sagst, jawohl, ich wende mich ab von diesem Leben. Leben ohne Gott. Ich wende mich ab. Vielleicht ist es auch eine konkrete Sünde in deinem Leben, wo du genau weißt, dass sie dich von Gott trennt, aber du hast bisher nie diese Entschiedenheit gehabt, einfach zu sagen, ich lasse diese Sünde hinter mir. Ja, heute Morgen möchte der Heilige Geist wirklich diese Entschiedenheit der Umkehr in dir bewirken. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, jawohl, ich möchte heute Morgen ganz bewusst einen solchen Schritt gehen, ganz bewusst einen Schritt der Abkehr von einem Leben, das fern war von Gott, und ein Leben und ganz bewusst eine Entscheidung treffen für ein Leben der Hinkehr und ein Leben mit Gott. Halleluja. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich jetzt mit dir beten und Gott wird in dir das bewirken. Er sagt ja, ich habe es gesagt, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, auch wenn wir unsere Bedürftigkeit bekennen, ja, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und wenn du heute Morgen hier bist, hier vor Ort live, hier in diesem Gottesdienst bist und du sagst, jawohl, ich möchte da gerade jetzt einen Schritt gehen in dieser Entschiedenheit, dann ganz schnell, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, ja, Gott sieht deine Hand, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, wenn du sagst, jawohl, ich möchte da heute ganz bewusst einen solchen Schritt der Hinkehr gehen. Ich möchte ganz bewusst einen solchen Schritt der Umkehr gehen. Ich möchte ganz bewusst mich abwenden von etwas und mich hinwenden zu ihm. Halleluja. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte das einfach da, wo du bist, ich möchte jetzt gleich mit dir und für dich persönlich beten. Wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du auch deine Hand heben. Ich sehe es zwar nicht, aber ich nehme dich mit hinein gleich in dieses Gebet. Ist jemand hier live vor Ort, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt einfach mit hineingenommen werden in dieses Gebet, dann streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, da wo du bist, ja, weil wir wollen gleich zusammen beten. Ist jemand da? Ja, ich sehe deine Hand da hinten, wunderbar, ich sehe auch deine Hand da drüben. Ist noch jemand da? Halleluja, ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Streck einfach deine Hand aus, ich schaue einfach noch durch den Raum. Wenn noch jemand da ist, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt diese Entscheidung festmachen, ich möchte jetzt diese Entscheidung treffen, dann einfach, streck einfach noch deine Hand aus und wir nehmen dich mit hinein in dieses Gebet. Danke für deine Hand, ja, wunderbar, Halleluja, danke Jesus, ganz schnell, ihr, die ihr hier live vor Ort seid, die eure Hand gehoben habt und auch diejenigen, die vielleicht ihre Hand nicht gehoben haben, aber du weißt in deinem Herzen, das wäre eigentlich für dich, jetzt hast du die Chance, ich werde jetzt mit dir und für dich persönlich beten, komm einfach ganz schnell aus den Reihen raus, komm einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne, weil ich möchte auch gerne persönlich die Hand auflegen, wir wollen zusammen ein Gebet sprechen, wollen es zusammen vor Gott festmachen, wir wollen auch diejenigen, die über Livestream zuschauen, mit reinnehmen, die das vielleicht auch jetzt gerade brauchen oder die sich auch jetzt gerade innerlich gemeldet haben. Einfach ihr hier vor Ort, kommt einfach schnell nach vorne, die eure Hand gehoben habt, kommt einfach hier nach vorne zu mir. Ja, kommt einfach nach vorne, Halleluja. Ja, helft, ja, geht's. Okay, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Da hat sich noch jemand gemeldet. Komm einfach nach vorne. Komm einfach schnell nach vorne, Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Karin, wunderbar, Halleluja. Darfst ruhig ein bisschen mehr hier rüberkommen, genau. Es hatte sich noch jemand gemeldet, ja, herzlich willkommen, wunderbar, Halleluja. Wer ist denn, Herr? Ja, du kommst auch dazu, okay, Halleluja. Hat sich noch jemand gemeldet, noch jemand, der dazukommen möchte? Wir werden jetzt einfach das hier festmachen, hier vorne, werden es zusammen beten, werden es zusammen festmachen. Ihr, die über Livestream zuschaut, sprecht mir einfach auch dieses Gebet laut nach, das ich jetzt denen, die hier vorne stehen, laut vorsprechen werde. Und dann werde ich einfach für euch persönlich beten und euch einfach auch persönlich die Hand auflegen. Halleluja, wie heißt du? Natalia, wunderbar. Halleluja. Danke, Vater, ich kenne dich schon. Halleluja. Ja, Natalia. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, lass uns zusammen beten. Sprich mir einfach laut nach. Sag, Vater im Himmel, ich erkenne, dass ich dich brauche. Und Herr, ich kehre heute um, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich fern von dir war in meinem Herzen, wo ich gesündigt habe. Danke, Heiliger Geist, dass du mir gerade jetzt hilfst. Ich entscheide mich, mich um 180 Grad zu drehen, zu dir zu kommen, Vater. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich entscheide mich, zu glauben, dass in dem Moment, wo ich zu dir umkehre und wo ich dich um Vergebung bitte, da vergibst du mir nicht nur, sondern du reinigst mich. Das heißt, du veränderst mich in meinem tiefsten Innersten, in meinem tiefsten Herzen. Du veränderst die Motive meines Herzens. Du veränderst mein Denksinn. Danke für dieses Wunder, Herr. Ich glaube, dass es gerade jetzt geschieht. Ich empfange es in dem Namen Jesus. Ich empfange dich, Herr Jesus, als meinen Erlöser. Du bewirkst es in mir. Von heute an bist du mein alleiniger Herr und ich folge dir nach. In Jesu Namen. Halleluja. In Jesu Namen segne ich dich jetzt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich spreche dir zu in der Kraft seines Wortes. Du bist neu. Neues ist geworden. Neues ist geworden in dir. Neues Leben ist gekommen. Vergebung, Versöhnung, Wiederherstellung. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für Natalia, Herr. Danke, Vater, dass du gerade jetzt ihr Leben erfüllst mit diesem Geist der Freude, Herr. Oh, weil da ist Freude im Himmel, Herr, über nur einen, Herr, der umkehrt, Herr. Zu dir kommt, Herr. Danke, Herr, dass du sie gerade jetzt erfüllst mit dieser Freude, Herr, weil du sie gerade jetzt, Herr, neu geschaffen hast in Christus, Herr. Danke, Vater, dass das Alte vergangen ist, Herr, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ja, und ich spreche es dir zu. Dir ist vergeben. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis mehr, keine Selbstzerfleischung mehr, keine Selbstanalyse mehr, sondern der dich beurteilt, ist der Herr. Und er geht den Weg mit dir. Und ich spreche euch allen, drei hier vorne und auch jeden, der über Livestream zuschaut, dieses Gebet gesprochen hat, ich spreche euch das zu. Der Herr geht mit euch und er führt euch und er leitet euch auf diesem Weg der Erneuerung, der Buße, der Veränderung, der wachsenden Freude, der wachsenden Erfüllung, der wachsenden Gewissheit. Jawohl, du bist ein Kind Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr gehört ihm. Du gehörst ihm. Nicht zu niemand kann dich mehr aus seiner Hand reißen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. So gut. So gut. Gottes Gegenwart ist hier. Halleluja. Hinter euch sind jetzt noch ganz liebe Freunde, Mitarbeiter von mir, die noch bereit sind, einfach für euch persönlich auch weiter zu beten, euch noch was Kleines schenken wollen. Einfach, wenn ihr mögt, dreht euch einfach mal kurz um, schaut mal, wer hinter euch steht und dann könnt ihr, genau hier ist die Jutta für dich, genau, andere Seite, genau, Halleluja. Und dann könnt ihr einfach kurz rübergehen in den Jugendgottesdienstraum und dann könnt ihr da noch kurz beten und sprechen. Okay? Halleluja. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus, genau, geht einfach da rüber. Ja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Sei gesegnet. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Genau, du kannst da mit ihnen in den Jugendgottesdienstraum gehen oder wie du möchtest. Du kannst auch einen Platz gehen, wenn du lieber wieder einen Platz möchtest. Wie auch immer. Preist den Herrn. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Oh, da ist Freude im Himmel, ihr Lieben. Halleluja. Amen. Das ist Freude. Buße ist Freude. Halleluja. Das musst du verstehen. Wir müssen, weißt du, wenn ich etwas bewirken will, auch mit diesen Predigten zu diesem Thema, dann möchte ich wirklich jedes komische Denken in Bezug auf Buße aus deinem Leben entfernen. Unter anderem. Und gleichzeitig möchte ich, dass es tiefer geht. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. In Matthäus 24, 12 bis 14 heißt es auch, das lese ich dir noch vor. Da heißt es, am Ende der Zeit heißt es, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, das heißt, wer den Weg auch der Buße, der Veränderung bis ans Ende geht, der wird nämlich in der Liebe bleiben. Halleluja. Der wird die Liebe nicht erkalten. Und da heißt es, der wird errettet werden. Preis den Herrn. Amen. Das heißt, du willst einer sein, der dranbleibt. Halleluja. Amen. Du willst einer sein, der gut endet, nicht nur der gut startet. Amen. Wir sind Marathonläufer. Halleluja. Amen. Du läufst in der Rennbahn, hat Paulus gesagt. Aber nicht wie einer, der nur einfach dabei gewesen sein will, sondern wie einer, der den Preis gewinnen will. Hat Paulus gesagt. Du darfst den Preis gewinnen wollen. Halleluja. Das ist kein schlechtes Motiv. Und das ist jemand, der dranbleibt, der weitergeht. Und noch was Interessantes sagt er dann weiter, Vers 14, Matthäus 24. Und dieses Evangelium, tut Buße und glaubt die gute Nachricht. Dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Mit anderen Worten, die Botschaft, mit der Jesus begonnen hat in Markus 1, Vers 15, muss auf der ganzen Welt verkündet werden. Und dann kann Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Amen. Und da freue ich mich schon drauf. Halleluja. Und wegen mir dürfte es am liebsten morgen tun. Aber er hat uns noch einen Auftrag gegeben. Dieses Evangelium muss noch verkündet werden. Auf der ganzen Erde. Halleluja. Preis den Herrn. Und ihr Lieben, in diese Verkündigung des Evangeliums wollen wir jetzt zusammen noch hineinsehen und wollen geben einfach auch das, wollen wir mit Freude tun, weil da lese ich dir auch noch was dazu vor. Halleluja. 2. Korinther 9, Vers 6. Da heißt es, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer aber segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Ja, jetzt darfst du säen. Du darfst segensreich säen und du wirst segensreich ernten. Und dann sagt er, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder Betrübnis, ja, oder aus Zwang, sondern einen fröhlichen Geber liebt Gott. Amen. Das heißt, wir wollen mit Freude geben. Und dann sagt er weiter, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit, der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren, das heißt, was du gibst, wird er vermehren und er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen und ihr werdet in allem reich gemacht, sag mal, in allem reich gemacht, zu aller Freigebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Halleluja. Also, lasst uns sagen, bevor wir den Heiligen Geist fragen, was wir geben sollen, lasst uns einfach sagen, ich gebe fröhlich, weil ich weiß, mein Saatkorn bringt mächtige Frucht. Für das Reich Gottes, für eine Ernte von Seelen. Ich glaube, dass Gott mir als Sämann meine Saat vermehrt. Und dass ich in allem, alle Zeit, alle Genüge haben werde, weil er mich überreich macht zu jedem guten Werk. Ich glaube Gott und seinem Wort und deshalb bin ich ein fröhlicher Geber. Amen. Amen, ihr Lieben, jetzt darfst du fröhlich geben. Du hast die Möglichkeit, wenn du live hier vor Ort bist, entweder in Bar jetzt in den Eimer reinzutun oder eine Verpflichtungserklärung auszufüllen, die unter deinem Stuhl ist. Und dann darfst du in den nächsten Tagen das überweisen, was du draufgeschrieben hast. Du nimmst die eine Hälfte mit nach Hause, wo die Kontonummer draufsteht. Die andere Hälfte tust du in den Eimer rein, als Zeichen, dass du gegeben hast. Wenn du über Livestream zuschaust, werden dir die Infos eingeblendet. Du kannst per Überweisung geben, per PayPal. Oder du kannst deine Kreditkarte nutzen auf unserer Homepage und kannst per Kreditkarte geben. Also sei mit dabei. Lass uns einfach gemeinsam hineinsehen in das Reich Gottes heute Morgen und lass uns wirklich uns freuen dabei, zum einen über das, was vollbracht wird durch unsere Saatkörner und zum anderen darüber, dass er sich nicht lumpen lassen wird, sondern er ist im Geben nicht zu übertreffen. Amen. Halleluja. Okay, wir geben die einmal durch. Während ihr gebt, noch das ein oder andere Zeugnis, auch gerade von Leuten, auch die hier im Gottesdienst waren oder über Livestream zugeschaut haben. Hier haben wir ein Zeugnis von jemand, die über Livestream zugeschaut hat. Sie sagt, um 10.45 Uhr schaute ich in euren YouTube-Gottesdienst rein. Sie wollte eigentlich in ihren Nachbarort gehen, in den Gottesdienst, aber sie hatte schlecht geschlafen, war sehr müde, hat sich wieder ins Bett gelegt. 10.45 Uhr hat sie den YouTube-Gottesdienst reingeschaut. Ein Druck, der auf mir lag, wich von mir. Ich spürte die helle Gegenwart Gottes. Die Atmosphäre war plötzlich freigesetzt. Später beim Heilungsgebet hat Jesus mein Knie angerührt. Ich hatte beginnende Arthrose und manchmal wurde es dick und schmerzte. Die Schmerzen sind verschwunden. Halleluja. Vor circa einem Jahr wurde ich auch am Livestream geheilt während eines Gottesdienstes von euch. Danke, Heiliger Geist und Jesus, dass ihr auch über YouTube aktiv sein könnt. Also, liebe Grüße an alle, die über Livestream zuschauen. Preist den Herrn, schön, dass ihr da seid. Halleluja. Hier ist auch noch ein wunderbares Zeugnis aus dem Herrlichkeits- und Wundergottesdienst noch vom 7. Dezember, den wir hier hatten. Ist von der Sabrina. Sie schreibt hier, ein Bekannter von mir aus Gößnitz zwischen Gera und Chemnitz war am Herrlichkeits- und Wundergottesdienst am 7. Dezember bei uns im Zentrum in Filderstadt. Bei ihm wurde ein ausgedehntes Bronchialkarzinom, fortgeschrittener Lungenkrebs, diagnostiziert. Du hattest ein Wort der Erkenntnis und speziell für alle Krebserkrankten gebetet. Nach dem Gottesdienst fand seine OP statt. Ihm sollten ursprünglich 2/3 des Lungenflügels entfernt werden mit anschließender Chemobehandlung. Bei der OP jedoch musste nur noch der Tumor selbst von der Lunge entfernt werden. Die Lunge ist weiterhin intakt und es ist auch keine Chemo mehr notwendig. Er hat keine Schmerzen und es geht ihm gut. Er möchte jetzt auch ins Glory House in Sachsen gehen und noch ein paar, und hat noch ein paar Leute, die auch mitwollen. Halleluja. Preist den Herrn. Ist das nicht wunderbar? Amen. Gebt mal Jesus die Ehre für alles, was er tut. Halleluja.